Der Brief zeigt die schirmende Hand des Kardinals über dem römischen Unternehmen in München gegen Berlin, Bayerns gegen das Reich, das Herr von Kahr am 8.11.1923 einleiten und am 12.11.1923 durchführen wollte. Das Eintreten des Kardinals für die israelitischen Mitbürger ist in diesem Zusammenhang besonders interessant. Ging doch auch das Gerücht, dass das Unternehmen von Kahrs von einem jüdischen Bankhaus in München mit amerikanischem Gelde, das heißt mit Juden- und Jesuitengeld, gefördert wurde. Der Hinweis auf die Reichsschulgesetzgebung, die im Widerstreit des Juden und Roms der Weimarer Verfassung nicht geregelt war, ist besonders bezeichnend für die Absichten, die Rom verfolgt, wenn es einmal die unbeschränkte Herrschaft im Reich innehaben sollte oder gemeinsam mit den Juden das Völkische zu vernichten in der Lage ist. Die wahre Gesinnung eines hohen kirchlichen Würdenträgers in Bayern, über den ein Zweifel damals nicht bestand, drückt sich in einer Veröffentlichung des Staatsanzeigers für Württemberg Nummer 263 vom 9.11.1923 aus, die eine Unterredung wiedergibt, die ein Mitarbeiter des Pariser Blattes Temps mit diesem hohen kirchlichen Würdenträger in Bayern gehabt hat und erst später zu meiner Kenntnis kam. Sie lautet: Sie sprechen mir von diesen Condottieri, die zugleich Geschäftsleute sind und bereit scheinen, sich im kritischen Augenblick ihrer Nation in ein wahnsinniges und verbrecherisches Abenteuer zu stürzen. Vergleichbar jenem Rattenfänger von Hameln, der mit seinen Fanfaren die Ratten aus allen Häusern herausholte, durchziehen die Hitler und Erhard Bayern, Württemberg, Hessen und locken mit ihrem Rufe die hungrigen Wölfe den Abschaum der Städte und des platten Landes hervor, mit dem sich unsere hochherzige, enthusiastische, aber ach so naiv leichtgläubige und schlecht beratene Jugend vermischt. Begrüßt von dem ganz auf Ausdehnung ihrer materiellen Interessen versessenen Bayern der neuen Art, mit Geld gedungen von allen kleinen und großen Profitierern der nationalen Katastrophe, unterstützt von einer schwachen und unentschlossenen Regierung, abwechselnd zögernd bekämpft und warm begünstigt von einem Diktator, der den Boden unter seinen Füßen schwanken fühlt, erscheint mir die Allianz der Bayerischen Volkspartei und Ludendorffs und seiner Akolyten, Akolyten, das sind Diener Messner, als der ungeheuerlichste Schwindel, dessen Plage jemals ein Land betroffen hat. Dieses Scheusal mit tausend Fratzen, das die völkische Propaganda ist und dessen Joch unsere Regierungen nicht einmal mehr abzuschütteln versuchen, wird der Totengräber ganz Bayerns werden, wenn die Regierung sich nicht im letzten Moment noch aufrafft. Wir haben nicht das Recht, den geistigen Schatz der Kirche in dem Zusammenbruch untergehen zu lassen, der uns bedroht. Die Bayerische Volkspartei hat meiner Meinung nach Unrecht, sich in diesen tragischen Augenblicken von dem Zentrum zu trennen, das die Verkörperung der selbstlosen Einheit, der Bannerträger des Ideals ist und die widerstreitenden Interessen der Klassen und Rassen überwindet. Wenn man von der Ordnungszelle der nationalen Mission Bayerns, dem Kampfe für Deutsch oder Nicht-Deutsch oder für oder gegen national oder marxistisch spricht, so sind das hohle Phrasen von Politikern, die uns das Debakel von 1918 bereitet haben. In den pomphaften Reden von Kahrs ist jedes zweite Wort national, jedes dritte christlich. Aber Bayern vergisst nicht. Es ist 1871 in das Licht geführt worden. Einige Jahre nach dem Siege Bismarcks kam der Kulturkampf. Die Bischöfe und die katholischen Arbeiterführer wie Stegerwald wendeten sich entrüstet gegen das Beiwort christlich, das Abenteurer wie Rosbach, Antikatholiken wie Ludendorff monopolisieren wollen. Was bedeutet dieses Wort auf den Lippen der nationalistischen Klopfwächter, welche die Lehren des friedfertigen und menschheitsliebenden Juden Jesus von Nazareth ablehnen, all dieser Völkischen mit ihren schändlichen, grotesken Neuheidentum, die davon träumen, die Herrschaft der Urinstinkte eines gleichzeitig theatralischen und kriegerischen Adels, die Priesterschaft Odins, des Gottes kriegerischer Metzelei wieder aufzurichten? Der Patriotismus dieser Landsknechte, dieser Raufbolde, vereinigt mit entgleisten Studenten, heruntergekommenen und gewinngierigen Bürgern, beschäftigungslosen Militärs, ehrgeizigen oder bornierten Professoren, reaktionären Arbeitern und Schiebern, die ihr übel erworbenes Gut in Sicherheit bringen wollen, gleicht in meinen Augen der Kirche des Heiligen Grabes, wo alle Religionen ihren Zutritt und ihren Ramschbasar haben, und wo sich vor dem Kriege unter den wohlwollenden Blicken des türkischen Gendarmen die Christen balgten. Heute haben unsere organisierten Banden Panzerautos mit Maschinengewehren, Flammenwerfern, Handgranaten, aber unter ihren Stahlhelmen ahne ich die gleiche Gier nach Plünderung, Vergewaltigung und Mord wie ehemals. Und ich würde nicht erstaunt sein, wenn sie eines Tages nach der Plünderung einer Stadt auf schmutzigen Lastwagen die in den Kapellen geraubten heiligen Geräte hinter sich herziehen sollten. Der hohe bayerisch-katholische Geistliche, der seine Ansichten so unverhüllt äußerte, betonte schließlich noch, dass die Ludendorff, Erhard, Rosbach keine Bayern seien, sondern von der Spree kämen und unser gläubiges und gastfreies Volk, das als erstes unter die Räder geraten wird, an den Triumphwagen der lutherischen und zentralistischen Hohenzollern ketten wollten. Selten ist solch Hass gegen alles Völkische in der Presse geäußert. Kronprinz Ruprechts Ansicht, nach dem Blutbade am 9.11.1923 nun doch noch seine Unternehmung mit den Völkischen durchzuführen, konnte nie die Zustimmung Kardinal Faulhabers finden. Es wurde auch damals erzählt, dieser hätte sich dahin geäußert, er würde den Kronprinzen nie krönen, wenn er mit den Völkischen ginge. Mögen recht bald die einschlägigen Dokumente der Bayerischen Archive und die des erzbischöflichen Ordinariats in München gemeinsam mit Berliner Dokumenten zur Belehrung des Volkes über seine Vergangenheit und zur Schärfung des Blickes für die Gefahren der Gegenwart und Zukunft veröffentlicht werden.